Nach dem Machtwechsel in Brasilien versucht Ex-Präsidentin Rousseff juristisch gegen ihre Absetzung vorzugehen. Ihre Anwälte haben beim obersten Gerichtshof beantragt, die Amtsenthebung rückgängig zu machen. Sie argumentieren, beim Prozess im brasilianischen Senat habe es Unregelmäßigkeiten gegeben. Deswegen haben sie eine einstweilige Verfügung beantragt, um den Zustand vor der Abstimmung wiederherzustellen. In Südamerika gibt es unterdessen auch diplomatische Verwicklungen wegen des Machtwechsels in Brasilien. Die Linksregierungen von Venezuela, Bolivien und Ecuador schließen sich den Argumenten der Arbeiterpartei in Brasilien an und sprechen von einem parlamentarischen Staatsstreich. Deswegen wollen die drei Länder ihre diplomatischen Beziehungen zu Brasilien auf Eis legen und haben ihre Botschafter zurückbeordert. Dementsprechend zieht Brasilia vorerst ebenfalls seine Vertreter aus Caracas, Quito und La Paz ab. Argentinien, Chile und Paraguay erkennen die neue Regierung dagegen an. Sie sind sowohl als politische als auch als Handelspartner für Brasilien wesentlich wichtiger.